Nicht nur die CSU und rechtere Parteien vertreten die These, in der Flüchtlingskrise habe der Staat die rechtliche Kontrolle, das Recht, seine Steuerungsfunktion verloren. Dem widersprach Bundesinnenminister Thomas de Maizière zum Abschluss des Deutschen Juristentages vehement. Natürlich habe es Vollzugsdefizite gegeben, gestand der CDU-Politiker zu. Denen, die von Kontrollverlust sprechen, warf er unter dem Beifall der versammelten Experten vor, hysterisierende Begriffe zu verwenden. Dass Flüchtlinge etwa unregistriert eingereist seien, das sei die Rechtslage laut Schengener Vertrag gewesen, oder? In Deutschland war es Rechtslage, dass es technisch nicht möglich war zu wissen und rechtlich nicht erlaubt war zu wissen, dass wenn jemand nach Schwerin verteilt wurde und nach einer Nacht weggegangen ist und in Dortmund angekommen ist, dann durften die Dortmunder nicht wissen, ob der schon in Schwerin war. Das war Rechtslage. Das kann man nicht sagen, die wurden ja gar nicht registriert und haben sich selbst zugeteilt, kontrolldefizitierte Staates. Nein, das war nicht gewollt, dass die Bundespolizei an die BAMF-Daten kommt. Es war nicht gewollt, dass das BAMF an die Polizeidaten kommt. Auch Ulrich Majdowski, als Richter am Bundesverfassungsgericht zuständig für das Asylrecht, widersprach der These vom Kontrollverlust. Zur vielfach geäußerten Kritik, Flüchtlinge ohne Asylgrund hätten gar nicht erst in die Bundesrepublik einreisen dürfen, sagte er. Ich stelle dann fest, wenn ich lese, wo das herkommt und wie das begründet wird, das sind oft auch unter uns Juristen ganz große Vereinfacher. Massenhafter Rechtsbruch. Die These ist eben vielleicht zu einfach. Und das, obwohl einzelne Vorschriften des deutschen Rechts so klängen. Sie seien aber vielfach überlagert durch internationales und europäisches Recht. Als bloße Parole bezeichnete der Verfassungsrichter Majdowski auch den Ruf nach einer Obergrenze. Weder sei klar, was gemeint sei, noch schien ihm eine benennbare Zahl für Flüchtlinge offenbar rechtlich plausibel. Eine solche Obergrenze sei rechtlich unproblematisch für die gewollte Zuwanderung etwa von IT-Spezialisten aus Staaten außerhalb der EU, ergänzte Thomas de Maizière. Was Flüchtlinge betrifft, warnte er. Die Benennung einer Zahl hat einen Sogeffekt, jedenfalls diese Zahl auszutesten. Und das ist das Gegenteil von dem, was die wollen, ja eine Obergrenze nennen. Den Gesetzgeber sahen in Essen alle gefordert, allerdings war es damit der Einigkeit vorbei. Neben anderen Regeln hinterfragte der Verfassungsrichter Majdowski die unterschiedliche Behandlung von Menschen mit guter und schlechter Bleibeperspektive und wies auf die Schwierigkeiten für die Integration der Betroffenen hin. Und er kritisierte rechtliche Entscheidungen auf bloß politischer Grundlage, wie die Vorstellung der EU-Kommission vor einigen Monaten, die Türkei zum sicheren Herkunftsland zu erklären. Ich würde, wenn ich einen Fall vor mir habe von einem Flüchtling oder einer Flüchtlingsfamilie und die kommen aus einem Land, das die Europäische Union für ein Musterland hält, trotzdem nachfragen. Ich würde dem trotzdem zuhören und schon ist wieder Sand im Getriebe. Schon ist die Effektivität, die Effizienz des Systems wieder gefährdet. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Trotzdem betonte auch Katharina Lump, die Vertreterin des UNHCR in Deutschland. Dann stellt es sich auch für uns weniger als eine Krise des Rechts, als vielmehr eine Krise der Verantwortungsteilung und der Solidarität zwischen Staaten bei der Aufnahme von Flüchtlingen dar. Zu den Verhandlungen auf europäischer Ebene verbreitete der Bundesinnenminister allerdings weiterhin begrenzten Optimismus.